Alle 7 Tage gibt es bekanntlich eine gute Portion Starkstrom fürs Ohr. Ampere ist mit der 41. Episode zurück aus dem Labor und liefert auch in dieser Woche kompromisslose Köstlichkeiten und Horizont erweiterns aus dem Kosmos von der elektronischen Musik. Das mal mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. Vor einigen Monaten habe ich auf meinem wöchentlichen Erkundungstrip durch die Schweizer Musiklandschaft ein wahres Juwel entdeckt. Aus dem Nordwesten von der Heimat sind Schwingungen wahrgenommen worden, die sich klanglich irgendwo zwischen vorgestern und übermorgen ansiedeln und mich bis jetzt nicht losgelassen haben. Grund genug, also genauer anzuhören und herauszufinden, warum, wieso und was überhaupt. Der Paco Pallas hat sich mit seiner Motorsport-EP, die im Januar 2019 über das Zürcher Label Akoya Circles rausgekommen ist, für ein paar Monate in meiner privaten Playlist eingenistet. Immer wieder habe ich mich in die 3 Tracks vertieft, die zwischen Retro-Infusion und Zukunftsmusik alles verkörpern, was im Ampere HQ die richtigen Knöpfe drückt. Einen Monat bevor seine neue Scheibe rauskommt, sind der zeitreisende Produzent und ich uns im Keller gegenüber gesessen und haben darüber geredet, warum der Dancefloor für uns alle essentieller denn je ist, wieso an die Grenzen gehen auch mal nach vorne bringt und warum der Paco es so tönt, wie er tönt. Wir gönnen uns natürlich auch noch ein gutes Ohr voll Musik. Der Paco hat neben ein paar Exclusives von der neuen EP auch einige Banger mit an den Start gebracht, die wir euch definitiv nicht vorenthalten wollen. Wir starten aber jetzt in die nächste Folge von Ampere mit mir und Benny hier auf SRF Virus. Stromstoss bei SRF Virus. Bevor wir uns dem Gast von dieser Show widmen, droppen wir noch kurz was für den Kontext. «Coming In» ist der Track «Prelude to a Dream» von seiner bereits vorher erwähnten EP aus dem 19. Der Paco Palas ladet auf dem doch eher ruhigeren Ding per Trance-Atmosphäre und balearischer Perkussion zum Seelenwellness, ohne cheesy oder belanglos zu tönen. Laidback im Fiebertraum, mal eklektisch und gnadenlos und ab und zu auch gerne mal in der Nähe von 200 BPM. Der Paco Palas bedient sich in seinem musikalischen Schaffen an zeitlos futuristischen Klängen, Science-Fiction-Swag und Rave-Referenzen und bringt all das per Neuarrangement auf die Tanzfläche oder halt aufs Sofa. In einem knappen Monat kommt seine Surface-EP wieder über das Zürcher Akoya-Imprint raus. Ein 7-Track-starkes Gesamtkunstwerk, das per vorwärtsdenkendem Schall am Fundament vom Kosmos rüttelt. Als Mitbringsel spielen wir sogar 3 Tracks von dieser Scheibe in dieser Sendung. Einen davon kann man bereits jetzt auf Spotify gönnen. Zurück aus der Zukunft steht der Paco im folgenden Rede und Antwort, was es mit seinem Sound und seinem neuen Release auf sich hat. Dazwischen gibt es immer wieder Musik. Jetzt aber zuerst from the top. Paco, wer bist du und was machst du da? Dankeschön für die Vorstellung. Ich bin der Paco. Ich bin aus der Zukunft ein Reisender, der jetzt hier ist, um euch meine Musik zu zeigen. Und ich bin jetzt hier zum Besuch, weil das für mich der richtige Zeitpunkt ist. Ich würde mal behaupten, du bewegst dich in der elektronischen Musik, ein Begriff, der offener eigentlich nicht sein könnte. Deine Musik ist für mich nicht wirklich einzuordnen. Wo sind so deine Andockstellen? Ich finde es schwierig, das so irgendwie zu verengen oder auf ein Genre zu reduzieren. Ich finde eigentlich die Vielfalt sehr schön, die es gibt. Und versuche auch, vielfältige Musik zu machen. Schubladisieren ist eigentlich auch nicht so meins, aber Anhaltspunkte gibt es viele. Wie würdest du denn deine Musik in eigenen Worten beschreiben? Musik als Geschichte, als Reise, als universelle Sprache und als Verständigungsmittel zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Du vermittelst unterschiedlichste Signale immer zwischen verschiedenen Momenten und Orten am Oszillieren. Wer oder was hat dich begleitet? Welche Einflüsse stehen hinter deinem Output? Also jetzt aus der Retrospektive oder rückblickend sehe ich, dass alles, was mir in der Vergangenheit passiert ist, zu dem geführt hat, was jetzt so ist, also meine Musik, ist so, weil all die Sachen, die mir herum passieren, irgendwie Einfluss auf das haben und auch auf meine Musik haben. Ich versuche, diese Einflüsse irgendwie zu kanalisieren durch die Musik. Ich sehe es eigentlich wie eine konstante Reise ins Innere von mir selber. Und da spielt halt auch sehr viel Impulsives und Improvisatives eine Rolle, weil es passiert oft unüberlegt auch. Wenn ich ins Studio gehe und anfange Musik mache, dann überlege ich mir am Anfang eigentlich nicht sehr viel, was ich jetzt machen möchte, sondern versuche eben aus mir raus, anhand von meinen Einflüssen von meinem Tag, den ich hatte, oder was mir passiert ist, sonst gerade, was mich beschäftigt, ich versuche das auf eine Art abzustellen oder eben zu kanalisieren und in Musik zu fassen. So. Würdest du sagen, deine Musik hat einen intimen Charakter? Ja, es ist ein persönlicher Teil von mir selber in dem Sinn. Wie gesagt, schlussendlich bin es nicht ich, sondern es ist die Musik, die schon da ist und nicht ich als Person. Darum auf eine Art intim, ja, aber gleichzeitig auch gehört es uns allen, nicht mehr selber nur. Siehst du dich eher als DJ oder als Producer? Ja, die Grenze ist für mich eigentlich fließend so. Ich bin beides und im weitesten Sinne Musiker. Gegen außen würde ich mich als Produzent beschreiben, aber ich komme natürlich ganz klar von einem DJ-Background und das hat mich auch sehr stark geprägt. Gewisse Musik von dir schafft meines Erachtens genau die Gratwanderung zwischen intimer Synthetik und später Stunde auf der Tanzfläche. Bestes Beispiel ist hier dein neuester Track und die erste Auskopplung von der Surface EP, nämlich der Track «Sword», der hier in dieser Sendung Premiere feiert. Filigraner Maschinenfunk taucht auf dem Ding Kopf voran ins Wurmloch. Bittersweetness trifft auf Dancefloor Dystopia. Ab heute auf Spotify und jetzt hier bei Ampere. Zurück im Hot Seat mit dem Paco Palas. Während wir vorher seinem eigenwilligen Sound auf die Spur gegangen sind, geht es jetzt um die Surface EP. Dank journalistischen Privilegien habe ich mir das 7-Track-Epos bereits reinziehen. Vieles ist hängen geblieben und vieles gibt es noch zu verarbeiten. Paco, wie, wo und warum los mit Surface EP? In erster Linie geht es eben um die Musik. Ich möchte gar nicht zu viel Wort über die Musik selber verlieren. Die Musik erzählt eine Geschichte und die Geschichte ist eigentlich eben die Reise ins Innere. Letztlich geht es um Anarchie. Und Surface ist eigentlich der zweite Teil von einer fortschreitenden Geschichte, die insgesamt 5 Teile hat oder 5 Vorstöße in dem Sinn. Motorsport ist der erste, Surface der zweite und die nächsten 3 sind eigentlich schon komplett fertiggestellt. Das ist nur eine Frage vom richtigen Zeitpunkt und vom Moment, wo auch die rausgelassen werden. Und alle diese Teile haben eigentlich einen anderen thematischen Schwerpunkt, aber es gibt gewisse Hints, die sie verbinden und am Schluss soll sich das dann eigentlich zu einem gesamten vereinen. Was wäre die perfekte Hörsituation für die Surface EP? Es gibt mehrere. Am besten mit Kopfhörern daheim oder unterwegs oder idealerweise eigentlich im Konzert. Und die Musik zielt auf ein immersives Raumerlebnis ab. Also das ist eigentlich mein Ziel und eine räumlich umhüllende Erfahrung. Und das wird im Konzert passieren, sobald das Konzert stattfinden wird. Du verwendest nicht erst seit der neuen EP eine breite Palette an vertrauten, aber zeitlosen Sounds, die immer eine Portion Future in sich tragen. 808s, Breaks, Maschinenbeats und wohlig warme Synths formen ein zukunftssicheres Amalgam. Hast du dort bewusst Akzent gesetzt oder sind es eher Happy Accidents? Es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, wenn man diese Sounds auswählt und benutzt, muss man sie sehr bewusst einsetzen. Und ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich das auch so gemacht habe. Es ist natürlich auch ein zweiseitiges Schwert, so, weil man kann brechen mit den ganzen Konnotationen, die schon auf einem 808-Sound haften. Man kann aber auch den plakativ verwenden. Also es liegt dann immer in der Verantwortung von dem, was benutzt. Du hast vorher erwähnt, dass Motorsport und auch Surface zu einer fünfteiligen Serie gehören. Bist du von Anfang an mit dieser Vorstellung an das Projekt gegangen, beziehungsweise bist du so organisiert, dass du bereits weißt, wie es am Schluss wird daherkommen? Es ist so ein bisschen Hin- und Her-Jumpen zwischen den zwei Welten. Einerseits versuche ich es zu organisieren und vorauszudenken, aber dann im Machprozess selber so spontan wie möglich zu sein. Und durch die Spontanität ergibt sich dann wieder ein nächster Weg, der dann ganz nebeneinander anführt, als man es eigentlich geplant hat. Also ich versuche schon zu organisieren, aber ich bin eigentlich gleich so offen, dass ich mir eigentlich noch eine 180-Grad-Wende mache, wenn es muss sein, unbedingt. Ein Spannungsbogen, der sich über einen grossen Zeitraum bewegt, steht eigentlich in starkem Kontrast zur Spotify- und Streaming-Kultur. Artists bringen stellenweise wirklich neue Banger raus. Hast du Angst davor, dass ein solches Werk nicht in seinem ganzen Ausmaß wahrgenommen wird? Nein, ich habe eigentlich keine Angst vor dem. Ich versuche mich auch nicht zu fest am Gefäß anzupassen, wenn es nicht mehr sein eher kreativ nutzen, was halt jetzt die Realität ist, wie sie ist. Ich meine, es ist okay, wenn das viele Musiker machen, eben mit diesen 3-Minuten-Geschichten von Spotify. Die Lieder werden immer wie gehört. So. Aber das ist jetzt für mich eigentlich kein Hindernis, das zu machen, was ich mache. Also ich finde eher umgekehrt, dass man umso mehr muss zeigen, dass es auch andere Herangehensweisen gibt. Gibt es noch Platz für den Underground? Werden Sachen überhaupt noch gehört im Dauerstrom an Releases? Es gibt eigentlich keinen Platz für das, aber darum muss man sich diesen Platz erkämpfen. Und ich glaube, dieser Kampf ist etwas vom Wichtigsten, was es zu machen gibt im Moment. Und eigentlich eines der wichtigsten Projekte, die angerissen werden von allen Musikern, die das wichtig finden, die Rave wichtig finden, die elektronische Musik wichtig finden. Solange es Ampere gibt, wird der Underground definitiv gehört. Wir steppen jetzt straight in mehr Fire Tunes. Als nächstes kommt ein weiterer Track von der Surface EP namens Nomadology. Ein Jungle Cut aus der Zukunft mit hypnotischen Drums und einer glitzerigen Synthline fürs Wegdriften ins Vakuum. Alle Tunes bis auf den und einen anderen von der neuesten EP von Paco Pallas findest du natürlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Gang vorbei und gib Daumen. You'll have a good.

every night, every day, every day, every night, every day, every day, all the time, time, time. Sitze ich mit dem Paco Palas im Studio. Diesmal sind wir aber zurück für den letzten Chit-Chat dieser Folge. Auf der Surface-EP wie auch auf anderen Wegen von dir spüre ich eine feste Verankerung auf der Tanzfläche. Vieles scheint trotz anderem Ansatz für den Rave gemacht zu sein. Wie wichtig ist dir der Dancefloor? Der Dancefloor ist eigentlich sehr wichtig für mich als Ort, wo ich meine Musik direkt am Zuhörer ausprobieren und die Wirkung beobachten kann. Ich habe den Dancefloor immer mit einer gewissen Grenzerfahrung verbunden. Schweißaustausch, Vollkontakt und Schalldruck völlig noch an der Körperverletzung prägen mich bis heute. Würdest du sagen, dass solche Sachen nur noch eine Randerscheinung sind? Ist das Nachtleben überreguliert? Also das ist eine Realität und ich finde es bedenklich, weil und schade, weil es eigentlich auch ein Stück weit Kreativität kaputt macht. Genau diese Grenzerfahrungen und die Befremdlichkeiten führen eigentlich dazu, dass man selber auch eine Offenheit irgendwie entwickelt, wenn man so eine Erfahrung im positiven Sinn macht. Darum sollte man ja nicht diesen Ort irgendwie abschaffen oder die Erfahrungen verunmöglichen, sondern schauen, dass es weiterhin möglich ist, die Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, das bringt uns als Gesellschaft bringt es uns weiter. Mehr als wenn man es verbietet oder einfach komplett abschafft. So. Ja. Empfindest du den Dancefloor als Zeitkapsel? Auch deine Tracks versprühen mit klassischen Sounds und Rave-Referenzen immer ein gewisses Maß an zurückliegender Kultur. Wie erklärst du dir den Retro-Fetisch und wieso entdeckt die elektronische Musik alte Tugenden wieder? Ja, weil es ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist und auch die aus der Zeit rausgenommen ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft unbedingt die Räume bewahren, wo genau das möglich ist. Das ist eigentlich die wichtigste Message meiner Musik oder von elektronischer Musik und dem Dancefloor, dass man sich diesen Ort bewahrt, weil das sind sehr wichtige Orte für uns als Mensch. Und es ist erschreckend, wenn man sich eine Welt vorstellt ohne diesen Ort. Egal, wie conscious man diesen Ort wahrnimmt oder nicht. Es ist, ob man will oder nicht, ein wichtiger Platz in unserer Gesellschaft. Letzte Frage, 808 oder 909? 606. Danke, bist du dabei gewesen. Mega gerne, danke für die Einladung. Bevor ich kurz vor dem Ende noch Tschüss sage, gibt es noch ein bisschen Qualitätsschall. Sierra Nevada ist ein weiterer Track von Paco Pallas, der in einem Monat auf seiner Surface-EP rauskommt. Smoothie Electro Vibes huldigen dem Gott von der Drum Machine und lassen während 3,5 Minuten durch Cyborg aus dir rauskommen. Ampere auf SRF Wies. Ampere ist immer wieder mal für eine Überraschung gut. Danke, sind ihr bei dieser doch eher speziellen Episode dabei gewesen. Nächste Woche geht es wieder wie gewohnt mit mir allein und viel Schweizer Musik weiter. Immer jenseits vom Tellerrand, immer erfrischend und nächstes Mal total sommerlich, unabhängig vom Wetter. Danke nochmal an Paco Palas für den Zwischenstopp. Falls euch die Tunes aus dieser Episode gefallen haben, findet ihr alles verfügbar in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle vorherigen Shows auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Wir wünschen wie immer erfolgreiches Wegdriften. Das war die 41. Episode von Ampere. Mit mir, Benny, hier auf SRF 4.